Ja, herzlich willkommen zur Klingling-Sendung. Schneller Übergang von Soul zu herzlichen Dank an Martin für die tolle Sendung. Und es geht weiter mit der Klingling-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Soweit ich weiß, geht der Livestream immer noch nicht, aber die Klingling-Sendung ist heute wieder am Start, wie jeden dritten Freitag im Monat von 22 Uhr bis 0 Uhr mit aktueller Musik bei FSK. Heute Thema der Sendung das Blurred Edges Festival. Das Festival für aktuelle Musik in Hamburg, das stattfinden wird vom 15.10. bis 29.10.2020 in Hamburg. Dazu gleich mehr oder die ganze Sendung dazu. Vorweg aber noch ein Hinweis auf eine Präsentation, organisiert vom Verband für aktuelle Musik in Hamburg, mit Neo Hülker. Neo Hülker ist ein Komponist und Performer, dessen Fokus auf Musik als anthropologische Untersuchung in alltäglichen Lebensumgebungen liegt. So wurde hier angekündigt. Seine Kompositionen nehmen meist in Form von Situationen, Performances, Installationen, Videos, Aktionen und Interventionen Gestalt an und beschäftigen sich mit digitalen Praxen, wie zum Beispiel ASMR, weiß ich gar nicht, was es ist, aber okay, das wird in der Präsentation vielleicht erklärt von Neo Hülker, der sich weiter beschäftigt mit Kindheit, Tier-Mensch-Beziehungen, queeren Handlungsweisen und kulturellem Hacking. Er hat einige Studien absolviert, unter anderem bei Dieter Mack, Harald Münz in Lübeck und Manus Zangaris und Franz Martin Olbrich in Dresden. Er ist Mitglied in einem Kollektiv, das sich Yes-Kollektiv nennt, das jeden Monat eine künstlerische Arbeit veröffentlicht und die sich auch mit Performativität, Zeitlichkeit und Klang als psychischer, physischer Erfahrung und kulturellen Rahmungen auseinandersetzt. Diese Präsentation findet statt am 23.09., also nächsten Mittwoch, ab 20 Uhr in der Immanuelkirche Vettel, Wilhelmsburger Straße 73. Also 20 Uhr Immanuelkirche Vettel, Wilhelmsburger Straße 73, ist nicht schlecht zu erreichen über die S-Bahn-Station Vettel, von da aus 400-500 Meter zu Fuß. Also das am 23.09. Und ich habe lange gesucht, habe nicht so viel gefunden, was radiotauglich ist, weil eben dieser performative Aspekt am besten noch rüberkommt in Videos. Aber ein Stück, das relativ klar strukturiert ist, möchte ich kurz vorstellen. Das nennt sich Bei unserer Höhle dahinter. Ein Stück, das sich auf, ja, in gewissem Sinn auf die Kindheit von Neo Hülker bezieht, wo er immer gerne Geschichten erzählt hat, die er dann auch ein bisschen ausgemalt hat. Und davon hören wir jetzt was. Vom Kindergarten, bei unserer Höhle da hinten. Und da ist auch so ein Feld, aber das kann man von da nicht sehen. Und da ist das Feld. Und da haben wir Kornblumen geklaut. Und plötzlich sind Mike und Thorsten weiter aufs Feld gelaufen und da sind wir hinterhergerannt und sind nochmal durch einen Zaun gekrochen und dann weiter zu einer Grube. Da haben wir Spinnen gefangen und dann haben wir noch zwei Regenwürmer gehabt und dann sind wir noch durch einen Zaun geschlüpft, durch einen Stacheldraht und dann haben wir da ein richtiges Moor gesehen. Da sind die meisten reingefallen, bloß ich nicht. Alle waren nass und da war ich noch nie in meinem ganzen Leben und da waren wir noch durch ein Gebiet, das war auch sumpfig, dann noch durch ein Gebiet, dann sind wir weggerannt, wieder durch zu unserer Lücke, zu unserem Haus und waren, wollten wir, hab ich gesagt, unser nächster Ort wird sein. Was ist das denn? Spargel. Unser nächster Ort wird sein. Da, wo, übern Zaun. Und dann Der Zaun war so hoch, von hier bis zur Decke. Der Schulzaun, das Geländer muss ja hoch sein, sonst könnte man da ja ganz leicht rübersteigen. Zum Schulteich muss ja hoch sein. Und nur solche kleinen Lücken, solche, da passen unsere Schuhe nicht rein. Und da hat Nike, und das tat weh an den Fingern, wenn man hochgeht, schon nahe Ohren, hat er sich an einem ganz dünnen Ast festgehalten und ist runtergesprungen, so hoch. Und die anderen auch, und Nike musste Thorsten auch fangen, der ist ja ganz schwer. Und dann sind wir Reiter, und dann konnten wir gar nicht mehr rüber. Und dann mussten wir durch ganz viele Hirsche. Das hat gekratzt und Stefan hat geweint und Thorsten hat geweint und geweint, weil es weh tat. Natürlich, wenn es zieht. Mike hat ihn beruhigt immer und dann sind wir da durch. Und dann habe ich plötzlich einen Ausweg gefunden und dann ging es da wieder auch nicht durch. Und dann hat Mike einen ganz tollen Ausweg gefunden, da ging es durch und sind wir da. Ein Ausschnitt von Bei unserer Höhle da hinten, ein Konzept von Neo Hülker, komponiertes Stück, und die Interpreten war das Ensemble Sprechbohrer. Insofern der Hinweis, nochmal der Hinweis auf die Präsentation mit Neo Hülker am 23.09. Immanuel Kirche Vettel, Wilhelmsburger Straße 73, bei der Präsentation 71 des Verbands für aktuelle Musik Hamburg. Neo Hülker wird auch bald in Hamburg live, also als Musiker, da bei der Präsentation stellt er ja verschiedene Arbeiten vor. Ob er da jetzt was live machen wird, kann ich noch nicht sagen, vorhersagen, aber es ist doch auch im Bereich des Möglichen. Und er ist eingeladen bei einem Festival, das Ende September in Hamburg stattfinden wird, und zwar das Festival für immaterielle Kunst. Immaterielle Kunst, so nennt sich auch die Webseite, immateriellekunst.de, alles zusammengeschrieben. Und da ist Neo Hülker mit einem Breaking of the Voice Concert von 2020 neben Juliet Fraser mit Inga Lankenau verschiedene Stücke. Tintin Patrone, sicher vielen bekannt, aus Hamburg. Und vor der Elbphilharmonie ist Gwen Rouget aus Frankreich mit Carvan, ein Konzert for one spectator und eine Performance bei Gwen Rouget. Das ist also der erste Tag. Ich gucke jetzt gerade auf der Webseite den zweiten Tag an. Kleinen Moment. Und da bin ich jetzt zu weit. Der zweite Tag geht weiter mit... Links ist das immer ein bisschen schwierig. Mit Frederica Dauri aus Italien. Sie arbeitet zusammen mit Elisa Battistuta. Und dann Winnie Huang, China, Australien, Belgien. Und zusammen mit Caroline Chen und Winnie Huang mit Mickey Malheur. Und dann vielleicht auch einigen bekannt David Moss aus USA, der aber jetzt in Berlin lebt, mit dem Stück Vox Paradiso. Auch am nächsten Tag ist wieder Gwen Rouget zu sehen vor der Elbphilharmonie. Soweit also der Hinweis auf Neo Hülker, die Präsentation und das Festival für immaterielle Kunst. Und eingangs hatte ich schon ein Stück gespielt, ganz am Anfang der Sendung, elektronisches Stück, mit dem ich jetzt weitermachen will, Origami 2. Origami 2, das Stück von E. Westrick und gespielt vom EMA-Ensemble. Das EMA-Ensemble nennt sich ganz ausgesprochen Estonian Electronic Music Society und das ist ein Ensemble mit 6 elektroakustischen Musikern und Komponisten, 2017 gegründet. Ziel des Ensembles ist es, ein Musikrepertoire zu entwickeln, das auf elektronischen Instrumenten aufgeführt werden kann. Mitglieder dieser Gruppe verwenden verschiedene elektronische Geräte, von analogen Geräten bis über Computersoftware bis hin zu allem, was dazwischen ist. Und ja, EMA war eigentlich vorgesehen als Eröffnungsakt bei dem Opening-Konzert des Blurred Edges Festivals. Ich kann leider schon sagen, dass EMA nicht kommen wird und das kann sich jeder wahrscheinlich vorstellen, dass das mit der Corona-Situation zu tun hat. Das Ensemble, dem war es zu kritisch für ihre weitere musikalische oder sonstige Arbeit, jetzt hier nach Hamburg zu kommen und dann vielleicht in Quarantäne zu kommen in Estland und hat leider dieses eine Konzert bei dem Eröffnungstag abgesagt und ein weiteres Konzert, auf das komme ich noch später. Jetzt nochmal allgemeiner zum Blurred Edges Festival. Das Blurred Edges Festival ist ja dieses Jahr zum 15. Mal in Hamburg und musste verschoben werden. Das war eigentlich ursprünglich Ende Mai, Anfang Juni gedacht. Dann kam der Lockdown und der Stopp aller Konzerte. Und es hat einige Zeit gedauert, viele Entscheidungen hin und her, Überlegungen, wann machen wir das am besten. Und wir einigten uns dann auf einen Beginn am 15.10., also Mitte Oktober bis 29.10. in verschiedenen Orten. Das Programm hat sich ein bisschen komprimiert. Es sind aber dennoch wieder 33 Veranstaltungen an 15 Tagen und in 20 verschiedenen oder an 20 verschiedenen oder um 20 verschiedene Orte in Hamburg. Zum Konzept wieder, da ist Blurred Edges sich treu geblieben. Ich zitiere gerade mal aus der Ankündigung, die das sehr gut formuliert. Wie jedes Jahr praktizieren wir radikale Selbstbestimmung. Das bedeutet, alle Hamburger Kulturschaffenden, die mit experimenteller Musik im weitesten Sinn zu tun haben, konnten eine Veranstaltung vorschlagen. Das Resultat ist ein Kaleidoskop aus Komposition, freier und Konzeptimprovisation, Klanginstallationen und Performances, monomedial oder multimedial, solo oder in größeren Ensembles, zusammengekommen für den Anlass oder schon lange zusammenarbeitend. Das Publikum kann auf seinen Streifzügen durch das zweiwöchige Programm neben den eingeladenen internationalen Gästen auch die Vielfalt der Hamburger freien Musikszene erfahren und gleichzeitig Hamburgs diverse Kulturorte neu kennenlernen, Galerien und Kunsträume, Theater und Clubs, Kirchen und Kinos, Bekannte und weniger Bekannte. Den Auftakt macht die MS Stubnitz. Der schicken Hafen-City trotzend geben wir dort im Bauch des Kulturschiffs einen Einblick in das, was Blurred Edges als Festival auszeichnet, experimentelle Musik jenseits des Mainstreams und jenseits von Genregrenzen. Ich werde jetzt in der Folge das Programm vorstellen, soweit es die Zeit erlaubt und dazwischen immer wieder verschiedene Tracks einspielen von Thierry Madio, Hans Schüttler, The International Nothing, Seishio Morimoto, Isabelle Dudois, Eva Maria Hauben, Fritz Hauser, Joker Nies. Ich glaube, ich habe noch jemanden vergessen. Wird sich rausstellen. Hört einfach zu, die nächsten 2 Stunden geht es um das Blurred Edges Festival Programm 15.10. bis 29.10.2020. Gerade haben wir schon ein Stück gehört von EMA, dem Ensemble aus Estland, das sich der elektronischen Musik gewidmet hat. Das findet leider am Beginn des Opening-Konzerts am 15. Oktober 20 Uhr Beginn in der MS Stubnitz nicht, die treten da nicht auf. Der zweite Act ist eine Performance bei General Humanity. Mit dabei ist Bianca Hein, Ingrid Hölzel, Georgia Charlotte Hoppe und verschiedene andere Wesen, Josephine und die Maussingerin und verschiedene Hybridwesen aus Kafkas Welt. Die Performance nennt sich Humanimal. Humanimal, also eine Wortschöpfung aus Human Animal. Humanimal. Danach eine Feedbackrunde mit Philipp Krebs und Felix Stachelhaus. Er verwendet Metall, Styropor, Kunststoff, Lautsprecher, Mikrofone, Kabel, Rückkopplung und nennt das Ganze eine Klangskulptur. Dann ist in einer der Ebenen des MS Stubnitz Tintin Patrone mit einer strukturierten Improvisation, die sie K-Leo-Ki-E-Ki-E nennt. Tintin Patrone ist an diesem Abend nicht allein, sondern mit Elena Pastor und Pedro Torres. Mit verschiedenen Instrumenten und Soundobjekten. About Goats Herders Traditions. Postmodern allegories of the environment in an age when living with less remains a powerful cultural wish. Also es geht um einiges bei dieser strukturierten Improvisation von Tintin Patrone. Danach eine Public Smartphone Performance initiiert von Sascha Brosamer, der eine bestimmte App nutzt, und zwar die Grainfield Network App. Und das geht also darum, dass die Besucherin mit ihrem Smartphone und unter Benutzung, ich weiß nicht, ob sie dann diese App laden müssen, das wird sie dann schon an dem Abend irgendwie mitteilen. Die sind praktisch Teil oder durch die kommt diese Smartphone-Performance zustande. Und den Abend abschließend wird DJ H.H. mit Massive Bass and Abstract Beats. Das ist also das Opening-Konzert und hier nochmal eine Aufnahme von dem EMA-Ensemble. Und zwar diesen Fall von A. Andrich, das Stück Pocket Electronic Symphony. Und es fängt relativ leise an, kann ich gleich schon sagen. Ein Ausschnitt aus der Pocket Symphonie, eingespielt von dem Ensemble EMA, der Estonian Electronic Music Society, abgekürzt EMA, die leider nicht da sein werden bei diesem Festival. Und ich komme jetzt zum Programm der folgenden Tage. Also es sind ja 15 Tage insgesamt. Und am Freitag, den 16. Oktober, 20 Uhr, beginnt ein Konzert im Kulturladen St. Georg, Alexanderstraße 16, und ist überschrieben mit dem Titel Xeno-Lab. 45,5 Minuten Facetten des Fremdseins. Performance 26, das ist, glaube ich, die Gruppe, die da auftritt, beleuchtet in zwei Impro-Acts verschiedene Facetten des Fremdseins. Das Spiel mit dem Augenblick wird auch für die Zuschauer als nicht berechenbarer Moment erfahrbar. Imaginäre Figuren und Räume tauchen in eine bildgewaltige Welt voller Farben und Fragen ein. Ist Irritation willkommen, wenn das Vertraute keine Heimat bietet? Fragezeichen. Bruna Luna wird in dem Abend den Tanz gestalten, also selber tanzen. Und Chris Meyer ist mit Piano, Gitarre, Jörn Müller mit Percussion, Sounds und Stimme, Klaus Hofrichter mit Gitarre und Pavel Ehrlich mit Malerei und Projektionen dabei. Am selben Tag, zur selben Zeit, aber an anderer Ort, im Künstlerhaus Faktor, also am 16. Oktober, 20 Uhr im Künstlerhaus Faktor, Max Brauer Allee 229, findet der H7 Club at Blurred Edges statt. Er ist noch übertitelt mit den beiden Ensembles, die da geplant waren, EMA und EMN. Und der Untertitel ist auch ein bisschen überholt. Electronic and Acoustic and Open Notation. EMA, das Ensemble, kommt ja leider nicht. Das wären 6 Musikerinnen gewesen. Aber da sind auf jeden Fall EMN, das relativ junge Ensemble, neu gegründete Hamburger Ensemble mit Christoph Funabashi, Gitarre, Objekte, Christine Kultkepp, Kontrabass, Felix Meyer, Drumbone und Heiner Metzger, Klarinette, Soundtable und Objects. Das neu gegründete Ensemble verbindet individuell erweiterte Spieltechniken und Improvisation mit der Interpretation grafisch notierter Kompositionen. Notationen aus und für die Gruppe werden mit Klassikern der offenen Form wie Earl Browns grafischer Notation Dezember 1952 präsentiert. Wer sich vielleicht an die letzte Sendung erinnern kann, da habe ich ein Stück, eine Interpretation, die das Ensemble EMN eingespielt hat, vorgestellt im Rahmen des Online-Musiking-Projekts des Verbands für Aktuelle Musik Hamburg. Ja, da ich selber beteiligt bin, kann ich sagen, also wir haben noch nicht uns entschieden, wen wir als Ersatz oder nicht als Ersatz, sondern als neue Einladung statt EMA fragen wollen können und wo es auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es nicht so kompliziert ist. Es schrumpft dann doch ein bisschen ein auf nationale Horizonte. Also andere Länder ist schon sehr schwierig. Österreich ist auch schon schwierig. Sowieso Frankreich, sowieso Spanien, Italien und weiter weg traut man sich schon gar nicht mehr denken. Aber gut, wir sind auf jeden Fall in Überlegung und werden auf jeden Fall noch Musikerinnen einladen. Dabei der Tipp, die aktuellsten Informationen über das Festival findet sich pausenlos und immer erreichbar auf der Webseite www.blurrededges, also zusammengeschrieben blurred mit 2a, blurrededges.de oder www.vimh.de. Da ist dann so links ein Menüpunkt, wo man auf das Festival kommt und dann auch immer sehen kann, was hat sich getan oder was hat sich verändert und ja, wie läuft es denn? Klar, die Corona-Regeln haben auch irgendwie Einzug gehalten, auch in den kleinen Räumen oder kleineren Räumen. Kunsthaus Faktor ist ja nicht so ein kleiner Raum. Aber auch da ist es so, dass es natürlich die Vorschriften gibt, ungefähr 10 Quadratmeter pro Besucher oder Besuchergruppe. Und da gibt es natürlich dann auch Einschränkungen, wie groß die Zahl sein kann, die bei einem Konzert zugegen sein kann. Das wird jeder Veranstalter für sich organisieren und das dann eben auch noch auf der Webseite bekannt geben, ob man sich am besten vorher per E-Mail praktisch einen Platz sichern kann oder sollte und wie das im Einzelnen geht. Also einfach da bei Interesse aufmerksam auf die Webseite www.vmh.de gucken, dann gibt es da auch Angaben über das, wie das am besten geht. Gerade hatte ich ja von EMA was gespielt, EMN hatte ich bei der letzten Sendung was gespielt. Ich gehe jetzt weiter im Programm. Samstag, der 17. Oktober, um 15 Uhr schon, ein kleines Festival im Festival, das Springgras-Festival im Gartenkunstnetz in der Eifler Straße 35. Ist sicher den einen oder den anderen bekannt, hinter dem Bauwagenplatz auf der Rückseite praktisch, Eifler Straße 35, da werden auftreten unter dem hoffentlich freien Schanzenhimmel, also frei meine ich jetzt gutes Wetter, Peters Beine, Partner in Grime, VB Schulzes Bernsteinzimmer, Migati und Mo. Das ist ein langer Text, ich werde ein bisschen kürzen. Peters Beine machen irgendetwas zwischen Rock und Pop mit deutschen Texten. Rockige und experimentelle Gitarre, Synthesizer und melodische Vocals, dafür steht Partner in Crime aus St. Pauli. Mo, Anklub, das ist Moritz Mohatzab. Er spielt verschiedene technische Geräte, die offensichtlich die zu seiner DJ-Ausrüstung gehört. Und der vierte Act ist Migati, das ist neuer Indie-Pop und Dark-Synth. Also die Musik, die von Migati kommt, ist Dark-Synth von einem Musiker mit queeren Wurzeln aus Hamburg, Wilhelmsburg. Dann so als Referenz wird noch Depeche Mode und Robin genannt. Die Fans wissen sowieso Bescheid, ich nicht so sehr, gebe ich ganz zu. Ich habe länger gesucht nach Tracks, die ich aber irgendwie leider nicht finden konnte, sonst würde ich das auch ein bisschen vorstellen hier. Wir sind immer noch am Oktober, und zwar am 17. Oktober, und jetzt aber 5 Stunden später, am 17. Oktober, 20 Uhr, werden in C45, das ist ein Veranstaltungsraum in der Wendenstraße 45C im ersten Stock, auftreten Donji Nam und The International Nothing und das Ensemble Nelly Boyd, das auch den Abend veranstaltet. Donji Nam ist eine Performance-Künstlerin aus Frankfurt, die präsentiert Performances for Depression and No One Then mit Elementen, die aus einem 100-tägigen Selbstexperiment entstanden sind. Die autobiografische Auseinandersetzung mit der Thematik sich um sich kümmern wird in multimedialer Komposition ausgedrückt. Das Stück gehört zur Arbeitsserie 100 Tage, was möglich ist, Doppelpunkt, sich um sich zu kümmern. Also eigentlich immer etwas, ein Thema, das eigentlich immer eine Wichtigkeit hat. Der zweite genannte Act ist The International Nothing. Vielleicht ist dieses Duo unter dem Namen nicht so bekannt. Die waren schon einmal beim Katarakt-Festival vor 2 Jahren oder noch, das ist länger her, bestimmt 4, 5 Jahre her. Und Michael Thieke war auch beim letzten Blood Edges Festival in einem Multiphonics-Konzert. Und ja, einen Namen habe ich schon genannt, Michael Thieke und Kai Fagaschinski. Beide spielen Klarinette und komponieren. Sie nennen sich Berlins erlesenstes Duo psychoakustischer Klarinettenfreuden und feiern gerade ihren 20. Geburtstag und spielen aus dem Anlass ihr aktuelles Album In Doubt We Trust zum ersten Mal in Hamburg. Ein Werk von 37 Minuten Dauer. Das ist also ein, hast du sozusagen komponierte Konzept, Improvisation. Ich weiß gar nicht, ob sie es mögen, wenn man das Improvisation nennt. Sei es drum, ich denke, dass nicht jeder Ton ausnotiert ist. Aber sie wissen genau, was sie da spielen und haben sich auch 2,5 Jahre Zeit genommen, um eben diese dieses Album, von dem ich gerade sprach, das aktuelle Album In Doubt We Trust, zu konzipieren, zu komponieren und dann auch aufzunehmen. Der dritte Act an dem Abend ist Nellie Boyd, ist Jan Feddersen, Johann Popp, Moxie Beidenegel und Robert Engelbrecht, die meistens Gitarren spielen, auch manchmal Melodika. Es ist ein Komponistenkollektiv, ein Ensemble aus Hamburg, und sie runden den Abend ab mit neuen eigenen Werken. Drones may be part of it. Also es sind wahrscheinlich Drones, die dann zu hören sein werden. Nun, zwischendrin auch nochmal Musik, und zwar ein Teil nur aus dem Ensemble, von dem Duo The International Nothing, In Doubt We Trust. Das Ganze dann bei dem Konzert. Thank you. einen Ausschnitt aus In Doubt We Trust von dem Duo The International Nothing mit Michael Tieke und Kai Fagaschinski an den Klarinetten. Und ja, das kann live gehört werden am 17. Oktober 20 Uhr ab 20 Uhr in C45 in der Wendenstraße, einem Konzert im Rahmen des Blood Edges Festivals. Am selben Tag, etwas später, Einlass ist 20.30 Uhr, Konzertbeginn um 21 Uhr im Künstlerhaus Faktor Max Brauer Allee 229, wird stark bewölkt einladen zu einem Konzert im Rahmen des Blood Edges Festivals. Der Untertitel ist Unsichere Erscheinungen und motorisierte Hybridobjekte. Die Gäste sind Seiji Morimoto aus Tokio bzw. Berlin mit einer Sound-Performance solo und Thierry Madiot aus Frankreich, Tubes and Reeds, auch ein Solo. Und mit dabei sind an dem Abend Komposition, gespielt von dem Ensemble Klangrauschen aus Lübeck oder Kiel, beziehungsweise Kiel. Und zwar spielt das Ensemble Klangrauschen von Takuto Fukuda Assimilation für Kontrabass und Elektronik. Dann von Sascha Lino Lemke Komplütier für Flöte, Viola, Bass und Computer. Und von Michael Meyerhof werden gespielt die schwingenden Systeme D. Quartett auf Objekten mit Motoren und Mikrofonen. Und ein Ensemble, ein Duo tritt an dem Abend auf, das ja mit zu Stark Bewölkt gehört, zu der Gruppe Stark Bewölkt, das Duo mit Gregory Büttner Computer und Birgit Ulher Trompete. Klangrauschen, das Ensemble nochmal kurz vorgestellt, ist Nino Gloger, Keyboards, Objekte, Liz Farrell, Flötenobjekte, Heiko Maschmann, Kontrabassobjekte, Elektronik, Maria Yamanaka, Viola und Michael Meyerhof macht den Sound und Sascha Lino Lemke ebenfalls den Sound bei ihren jeweiligen Stücken. Kurz beschrieben, was Thierry Madiot baut, macht und spielt. Also er wird an dem Abend ja ein Tubes oder Reeds Solo spielen. Sonst ist er auch als Klanginstallateur tätig. Er baut verzweigte Rohrsysteme, die mit einem Kompressor zum Schwingen gebracht werden. Und der zweite Soloakt, der japanische Elektroniker und Klangkünstler Seiji Morimoto, interessiert sich auch auf visueller Ebene für die unsicheren Erscheinungen zwischen gewöhnlichen Objekten. Gregory Büttner bespielt die von Birgit Ulher gespielte Trompete, also Gregory Büttner gibt praktisch Sounds rein in die Trompete, die dann Gregory Ulher spielt. Das Komplizierte wird sich dann an dem Abend klären, falls es überhaupt so kompliziert zu verstehen ist. Und Klangrauschen motorisiert Hybridobjekte, spielt Kompositionen für Flöte mit Streichern und Computer sowie Kontrabass mit Elektronik. Jetzt eine Aufnahme, die ich gefunden habe von Thierry Madiot, und zwar hören wir die erstmal an. Ja, das war ein Ausschnitt aus, also ein Teilinstallation, die gerade zu hören war, von einer Klanginstallation von Thierry Mardieu. Die Klanginstallation heißt eigentlich I'm a Breather, also ich hat, glaube ich, kann man kurz übersetzen, als das ist, ich bin eine Verschnaufpause, so hat Google das übersetzt. Okay, vielleicht kann man das auch noch besser übersetzen, gibt es bestimmt Möglichkeiten. Und das ist eine Klanginstallation, die 2000 zum Beispiel, also die mehrere Jahre an verschiedenen Orten gezeigt wurde. Eine davon war 2012 und da gibt es eine Aufnahme von, die ich jetzt gleich mal einspielen möchte. Aufnahmen von einer Klanginstallation, die den Titel hat I'm a Breather von Thierry Mardieu. Vorher hörten wir, das war ein Teilelement dieser Klanginstallation. In dem Video ist es auch zu sehen, wie das zustande kommt. Das ist ein Gummihandschuh, der an den Fingerenden sozusagen immer so kleine Tröten drin hat, wie man sie so aus Faschingströten oder so kennt. aufgeblasen dann von einem Kompressor und dann kommen die verschiedenen Klänge gleichzeitig zustande und sacken dann irgendwie zum Schluss auch weg. Thierry Mathieu wird aber da keine Installation an dem 17. Oktober zeigen, sondern ein Solo mit Tubes and Reeds. Wir gehen weiter im Programm des Blurred Edges Festivals und gar nicht so weit. Bleiben noch an dem Abend und zwar mit, es geht jetzt um Aufnahmen von Seiji Morimoto, der zweite Soloakt bei Stark Bewölkt am 17. Oktober im Künstlerhaus Faktor. Ab 21 Uhr beginnt das Konzert. Und Seiji Morimoto hat auch Klanginstallationen gemacht und ich habe eine ganz, von ihrer konzeptionellen Strenge ganz sympathische gefunden, die ich kurz vorstellen möchte, und zwar 500 Meter Strecke. 500 Meter Strecke ist erstmal, was kann das heißen? Das kann eben heißen, dass es um eine Strecke von 500 Meter, wie nennt er das? Das ist so eine Plastikbandfolie, die er dann in einer windigen Gegend, also es ist, glaube ich, irgendwo an der Küste, ich habe den Ort nicht genau lokalisieren können, zwischen so einem Gestell, was da irgendwie auf einer Wiese ist, anbringt und wie sich das anhört, hören wir jetzt. nach der Aufnahme der Klanginstallation 500 Meter Strecke von Seiichi Morimoto ein Ausschnitt aus einem Live-Konzert im MAX, also einem Künstlerhaus in Dortmund vom 2. Dezember 2016. Elektronische Instrumente, kleine Motoren und ich weiß nicht, ob er Birkwitz Circuit Bending macht, also verschiedene elektronische Gerätschaften, die Seiichi Morimoto verwendet. Und zu tun hat das Ganze mit einem Konzert am 17. Oktober, und zwar stark bewölkt, at Blurred Edges im Künstlerhaus Faktor. Am nächsten Tag und zu früherer Zeit, am Sonntag, den 18. Oktober um 16 Uhr in der Viktoria-Kaserne in Altona, genau lokalisiert im Treppenhaus Mittel-Ost. Die Viktoria-Kaserne, falls jemand sie nicht kennt, ist im Zeiseweg 9, also in Altona, in dem Viertel zwischen Max-Brauer-Allee und Holstenbahnhof, wird eine Site-Specific Sonic Installation aufgeführt. Wie ich gehört habe, soll die auch ziemlich lang gehen, 2-3 Stunden oder 3 Stunden lang. Und das an verschiedenen Orten, also in den Räumen der im Treppenhaus der Viktoria-Kaserne. Dabei sind Felix Meyer Posaune, Pedro González Fernández Violine, Christoph Funabashi Gitarre, Chris Kultrip Kontrabass, John Hughes Kontrabass und das Movement, also den Tanz, die Raumperformance sozusagen, machen Trinidad Martinez, Stefanie Tübinger und Ingo Reulicke. Das Ganze hat den Titel Panaudastic Facing. Sie stellen sich mit folgendem Text dar: Panaudastic Facing 2 is a site-specific collective composition and choreography. A sonic installation for instrumentalists exploring microscopic sounds in a reverberant cement staircase of the Viktoria Kaserne and their relationship to movement in a space not designed for dance. The performers will be interspersed within the central eastern staircase, shifting in proximity to the audience and to one another. Also, ich denke, da ist einiges rübergekommen an Ideen. Vielleicht schaffe ich es am Ende der Sendung noch Aufnahmen, wo Chris Kultrip, John Hughes und Felix Meyer zu hören sind, einzuspielen von dem letzten stark bewölkten Konzert, das vor 2 Tagen war in der Hörbar. Aber ja, das ist ja ein umfangreiches Programm und ich beeile mich lieber, dass ich da vielleicht bis zum Schluss durchkomme. Ich habe jetzt noch nicht so viele Konzerte. Es geht um Blurred Edges, das Festival vom 15.10. bis 29.10. Festival für aktuelle Musik in Hamburg, das stattfinden wird. Am Sonntag, den 18. Oktober, also 4 Stunden später als das vorige Konzert, im Künstlerhaus Faktor, wieder Max-Brauer-Allee 229, hat das Tonartensemble den Perkussionisten Fritz Hauser eingeladen, eine Ensemble-Suite mit Perkussionisten. Fritz Hauser kommt aus Basel und das Tonartensemble wird mit ihm eine Improvisationssuite konzipieren in unterschiedlichen Besetzungen von Solo bis Tutti. Fritz Hauser ist mir noch gar nicht so bekannt gewesen, aber er ist in der Perkussionistenszene, glaube ich, schon eine interessante Figur. Und ich spiele jetzt mal ein Stück von seinem Solostücken. Das nennt sich Spectro. Ich kann gleich nochmal gucken, wo habe ich das denn? Spectro. Es hat auch eine kleine Geschichte. Spectro ist also sowohl das Spektrum als auch das Gespenst. Und das hat, er erklärt es so in einem Video, dass er ein Haus gemietet hat in Italien, wo die Nachbarn immer gesagt hat, da sind Gespenster drin. Und es war für ihn Anlass, sich auch mit diesem Thema Gespenst oder so auseinanderzusetzen. Und er hat dann ein Solo-Programm konzipiert. Und davon spiele ich gleich 2 Moments vor. Spectro Moments, Fritz Hauser erst mit Gongs und später mit Percussion. Zu dem nächsten Konzert. Am Montag, den 19. Oktober um 18 Uhr ist ein Kids-Special-Konzert. Darauf folgt um 20 Uhr das zweite Konzert, wieder im Künstlerhaus Faktor, Max-Brauer-Allee 229, und zwar Schienen-Zeppelin-Quartett. Ein Quartettkomplex wie ein Turbowal ist der Teaser dazu. Und bei Spielen Jack Adler, McKean, Tuba, Griton Bayer, Daxophon, Samuel Hall, Schlagzeug und Andrew Levine, Theremin, Synthesizer, Continuum. Das geht drum um die, das Theremin ist, glaube ich, jetzt 100 Jahre in der Welt, und das ist mit ein Grund, warum das auch noch von Andrew Levine, auch in anderen Konzerten, die jetzt nicht Teil von Blurred Edges sind, aber die um diesen Termin herum passieren, von ihm nochmal vorgestellt wird durch sein eigenes Spiel und durch verschiedene Gäste, die er eingeladen hat. Das findet sich auch alles auf der Webseite des VMHs, www.vmh. Und das Gene Zeppelin ist eben dieses ein Teil dieser Reihe, die jetzt vorgestellt wird im Rahmen von Blurred Edges. Am Montag, den 19. Oktober, einmal um 18 Uhr und dann um 20 Uhr im Künstlerhaus. Im gleichen Ort am Dienstag, einen Tag später, wieder 20 Uhr, Künstlerhaus Faktor, Max-Brauer-Allee 229, treten drei verschiedene in Hamburg lebende Musiker auf, und zwar A.K. Glosowski, Richard von der Schulenburg und René Hutwelker. A.K. Glosowski spielt Blaze the Cassette Instrument. At times it's an awful cacophony, at others the mood is playful, while at others still it's darkly sinister. Bendy organs and warped tape loops, stretched and scratchy, make weird, woozy wigouts with motoric rhythm twisted out of time. It's like krautrock on acid, with nods to Throbbing Crystal and Suicide, William Burroughs and Cabaret Voltaire. It's a pretty cool, it's pretty fucking cool, hat Christopher Nosnibor mal darüber geschrieben. Richard von der Schulenburg ist Musiker, Komponist und Mitveranstalter im Golden Pudel Club unter dem Pseudonym RVDS. Naja, so Pseudonym ist es nicht. Veranstaltet er genreübergreifende DJ-Sets und unkonventionelle Live-Solo-Shows. Er tritt außerdem regelmäßig mit dem Hamburger Ensemble Resonanz im Hamburger Resonanzraum auf. Und der dritte im Bunde ist René Hutwelke. Er ist Mitglied des polymedialen Künstlerkollektivs Niederwold Houdini aus Hamburg und spielt in verschiedenen Ensembles von Ambient und Noise über Krautrock bis zu generativer Musik. Konkret in seinen Solo-Performances erzeugt er mit analog-synthetischen Rückkopplungsschleifen einen repetitiven Minimalismus, der sich durch polyrhythmische Netzwerke immer mehr zu pulsierenden Strukturen verdichtet. Das ist also Motoric Rhythm Twisted Out of Time, das Konzert am Dienstag, 20. Oktober im Künstlerhaus Faktor. Am nächsten Tag wird ein Workshop angeboten im Werkhaus Münzviertel in der Rosenallee 11. Ach so, zum Eintritt. Das ist ganz unterschiedlich, zwischen 5, manche Sachen waren auch zum Beispiel die Panoramic Facing, waren kostenlos. Einfach sich informieren, es gibt auch einen Festivalpass für 45 Euro, wo man in alle Konzerte reinkommt. Wie das alles mit den Corona-bedingten Einschränkungen klappen wird, das werden wir noch rausfinden und dann bekannt geben auf der Webseite. Jetzt aber zu dem Workshop. Und zwar ist es ein Workshop, wo es um Instrumentenbau geht, um angeboten von Pinazzola, der Werkstatt für Musik und Akustik. Dieser Workshop findet statt im Werkhaus Münzviertel, Rosenallee 11, und beginnt am Mittwoch, 21. Oktober um 12 Uhr. Kurzer Text zum Münzviertel, der damit zu tun hat, auch mit der Idee dieses Workshops. Im Münzviertel ist erlebbar, wie repressiv, zerstörerisch und spaltend sich das Profitstreben der Gegenwart auf die Menschen und ihren Lebensraum auswirkt. inmitten des technokratischen Showdowns, dort wo einst ein Kulturzentrum und einige Bäume mehr als heute standen, lädt Pinazzola noch einmal ein, Fragen aus der Gegenwart mit experimentellen Musikinstrumenten, Diskussionen und gemeinsamem Spiel, also sich mit Fragen auseinanderzusetzen. Es ist möglich und sehr willkommen, auch die eigenen Instrumente mitzubringen und diese mit dem pinazzolischen Instrumenten zu kombinieren. Die performative Klanginstallation Pinazzola erzählt die Geschichte von einem laufenden Werkstattbetrieb, in welchem Instrumente aus abgespielten Klavierseiten und recyceltem Bühnenmaterial, Bühnenbildmaterialien des Theaterbetriebs gebaut wurden. Pinazzolas Ansatz ermöglicht eine Vielfalt an neuartigen Spielweisen und eine autonome Musikpraxis auf der Straße. Es geht um das Potenzial der Musik als Selbstermächtigung und Kulturpraxis, die ein Klassendenken sowohl wirtschaftlich als musikalisch überwinden kann. Im Workshop-Angebot soll diese Utopie praktisch und kollektiv umgesetzt werden. Die Workshop-Termine sind jeweils der 21.10., von dem ich gerade sprach, dann nächsten Tag 22., 23. und 26.10. und 27.10. jeweils von 12 bis 15 Uhr im Werkhaus Münzviertel, Rosenallee 11. Der Eintritt oder die Beteiligung läuft über Spende. Kollektives Abschlusskonzert am 27.10. während des gemeinsamen Konzert-Performance-Abends in und um Unlimited Liability in der Norderstraße 71. Die Anmeldung zum Workshop bitte per Mail an pinazzola@mailbox.org. Wer sich das jetzt alles nicht gemerkt hat, wie gesagt, die Webseite bietet da mal die Möglichkeit, das nochmal nachzusehen. Am gleichen Tag, aber zu späterer Zeit, wieder im Künstlerhaus Faktor, Max Brauer, Allee 229, ein Gemurmel von synthetischen Stimmen, Bias Dialogues. Der Ankündigungstext formuliert das Programm des Abends folgt. Wie folgt: Das Konzert Bias Dialogues versammelt drei Positionen, die sich allesamt mit virtuellen Sprachassistenten als klingende interaktive Spezies beschäftigen. Seit ihrem Aufstieg haben Smart Speaker mit ihren menschlich klingenden Stimmen rasch unser alltägliches Leben infiltriert. Das Hören und Sprechen mit Maschinen stellt dabei unser Selbstbild in Frage und eröffnet zugleich neue Perspektiven auf Klang und Kommunikation jenseits des Menschen. Die Klangkünstlerinnen Steffi Weismann, Stefan Karrer und Leo Hoffmann arbeiten seit vielen Jahren zum Verhältnis von Digitalität und Körper. In ihren Arbeiten verschalten sie statische, ephemere und chaotische Elemente zu lebendigen Systemen und verbinden Ästhetiken von Musik, Medien und Performancekunst. Im Künstlerhaus Faktor arrangieren sie drei Konstellationen mit und ohne Lautsprecher. Lauschen ins Gemurmel von synthetischen Stimmen und Systemklängen und spüren den Kippmomenten zwischen Kontrollfantasie und Verlust nach. Also Bias Dialogues, Eintritt 5 Euro, 21. Oktober, 20 Uhr im Künstlerhaus Faktor. Ein Tag später, Donnerstag, 22. Oktober, wieder 20 Uhr, nun ein ganz neuer Ort, den ich aber vorher schon mal erwähnt habe, in der Immanuelkirche, Wilhelmsburger Straße 73, findet ein Sonopol-Konzert statt, Eintritt Spende, Sonopol-Konzert Nummer 20, windige Klanglandschaften im Kirchenraum. Ein Act an dem Abend ist Bongos Später, Komposition von Hans Schüttler, Orgel, Solo, Klangflächen modulieren zu Rhythmen, digitale Spielsachen und ein Ringmodulator verändern den Gesangklang bis hin zur Mikrotonalität, immer wieder blitzen Motive der abendländischen Kunstmusik auf. Aus zarten, feinen Klängen entstehen Klangschichten, Soundscapes und dichte Klangwolken, verschieden temperiert. Davon jetzt von dem Hans Schüttler jetzt eine Aufnahme, die ja ein ganz anderen Aspekt seiner Arbeit beleuchtet. Er macht auch Hörspiele und hören wir das mal an. Thank you. Sagen Sie mal, was für ein Mist verzapfen Sie heute Abend schon wieder im Rundfunk? Das ist zum Kotzen. Hängen sich Ihre ganzen Hörspiele an Nagel, wissen Sie. Schweinemäßig ist das. Das entspricht einer Geschmacksverirrung, die Sie sich wieder leisten. Wir sind derart entsetzt hier. Wir sind an sich von den Sendungen von Hamburg ja nicht sehr verwöhnt. Sie denken Skandal, sowas. Katastrophal. Schweinemäßig ist das. Zumutung. Das entspricht ja kaum irgendeinem mitteleuropäischen. Kann man den mal nicht einsperren? Sagen Sie mal, was für ein Mittelalter, wann Sie heute Abend haben. Das ist ja nicht zu glauben, was Sie dem Publikum bitten. Kotzen. Hängen sich Ihre Schweinemäßige an Nagel, wissen Sie. Kinderverkauf, Kinderbetäubung, Netzgleich Polizei da mal einschreitet. Es ist wahnsinnig, wirklich dem Pass den Boden aus. Ich verstehe so etwas nicht. Ich kann Ihnen sagen, wir werden entsprechende Schritte unternehmen, bei den Zeitungen nicht so vorher zensiert werden. Das heißt, Polizei da mal einschreitet. Aber es ist ja, es wissen Sie, das geht ja über die Hutschnur. Da ist ja jeder Schmutz, den Sie im Kino hören und sehen, ist ja Gold dagegen. Lassen Sie sich, ich werde im Allgemeinen die Polizei benachrichtigen. Bitte sehr. Ja, und ein solcher Mist wie das war. Ja, und irrsinniger, den wird ein Schreibtor selbst, das wird einfach als anständiger Mensch vorgesetzt. Das nennt sich denn Kultur? Es ist ja nicht zu glauben, was Sie dem Publikum bieten. Das steht gerade aus meinem Ehrenhaus. Es ist Hanebüchen. Das ist sowas Tolles. Es ist ja nicht zu glauben, was Sie dem Publikum bieten. Dies schlägt wirklich dem Fall nur. Da ist ja jeder Schmutz, den Sie im Kino... Katastrophal. Schweinemäßig. Kann man den Mann nicht einstellen. Das ist so ein Blödsinn. Ich verstehe so etwas nicht. Das ist ja nicht zu glauben, was Sie dem Publikum bieten. Dies schlägt wirklich dem Fass den Boden aus. Wir sind derart entsetzt hier. Wir sind an sich von den Sendungen von Hamburg ja nicht sehr verwöhnt. Soll es nicht für möglich sein, ja. Zu hören und sehen, ist ja Gold dagegen. Wissen Sie, das geht ja über die Hutschnur. Da ist ja jeder Schmutz, den Sie im Kino hören und sehen, ist ja Gold dagegen. Endträume. Eine Soundcollage aus Höreranrufen aus den 50er Jahren. Und zwar sind es alles Reaktionen auf ein Hörspiel von Günter Eich, Träume. Also man hört, dass die Wutbürger auch damals schon zu Wort sich gemeldet haben. Und gut, sie hatten keine sozialen Medien, was immer das heißt. Auf jeden Fall haben sie angerufen und sich beschwert, dass was mit ihrem Geld gemacht wurde, was sie nicht verstehen. Okay, das wird auch noch ein bisschen so weitergehen. Ich komme zurück auf das Konzert, das Anlass war, mir Aufnahmen von Hans Schüttler anzuhören, die ich im Netz gefunden habe. Und da kam ich auf dieses wunderbare Soundcollage. Hans Schüttler ist Teil des Konzerts Sonopol 20 am 22. Oktober in der Emanuel-Curry-Wilhelmsburger Straße 73. Der zweite Act ist Shortest Job First. Stellt sich auf Englisch vor. Das sind drei Musikerinnen. Edith Steyer Reeds, Pietro Frigato Gitarre und Kamil Korolczuk Electronics. SJF, also Shortest Job First, ist ein International Electroacoustic Trio, born in 2019. Also ein Jahr alt. It investigates and researches in the field of improvisation. The project blends together three different worlds and backgrounds in a quasi-musik-konkret experience, mediating at every performance the meaning of noise and sound. Das also der zweite Act. Die Reihenfolge, die ich jetzt hier vorlese, wird nicht unbedingt die an dem Abend sein, aber lassen wir uns überraschen. Klinke ist das dritte. Lukas Harris und Torben Leib. Sie improvisieren mit elektronischen und selbstgebauten Instrumenten. Und konkret bei Torben Leib ist es, dass er Orgelpfeifen von Computern und Lüftern angetrieben zum Klingen bringt und damit, wie hier geschrieben wird, eine windige Klanglandschaft generiert. Die Installation kann im restlichen Festivalzeitraum ganztägig besucht werden. Also es ist dann auch eine Klanginstallation zu sehen und vor allem zu hören. Das war jetzt im Oktober, 22. Oktober, am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, aber wieder an einem anderen Ort. Künstler aus Faktor, Max-Brauer-Allee ich sage jetzt nicht mehr, wo das ist, Eintritt 10-7, ein Büro für problematische Komposition, stellt sich vor, und zwar mit dem Untertitel Multimedia Takes the Risk. The Office of Problematic Composition is an association of multimedia composers and video artists taking risks and trying them out, as well as putting the experiment central to the ensemble is an obligation for all its members. Die Members sind Alessandro Anatrini. Da es jetzt häufig vorkommt, sage ich trotzdem, Multimedia-Composer Greg Beller, ebenfalls Multimedia-Composer Lin Chen, diesmal nicht Multimedia, sondern Percussion, Xiao Fu, Multimedia-Composer Georg Haidu, Multimedia-Composer Janina Lukov, Videoartist Aigerim Selova, Multimedia-Composer Jakob Sello, auch Multimedia-Composer, und Stefan Droschka und More Other Friends. So haben sie sich angekündigt. Das Konzert am Donnerstag, 22. Oktober, Büro für problematische Komposition. Am selben Tag, bisschen später, um 22 Uhr in der Hafen City. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Bei der Anmeldung wird er bekannt gegeben, und Kartenwünsche bitte an home-opera@mail.de. Eine Home Opera Nummer 3, und zwar Dämon sieht von Michael Meyerhof. Unterschrieben des Teufels Saat in der Hafen City mit Daniel Kloger, Bariton. Michael Meyerhof macht die musikalische Leitung, Steffen Pohl die szenische Einrichtung und Anke Napierala das Kostüm. Dämon sieht ist der dritte Teil einer Reihe von 30-minütigen installativen Home-Opera-Aufführungen in privaten Wohnungen oder urbanen Räumen in Hamburg mit jeweils einer Opernsängerin, Sopran-Bariton, und 4-Kanal-Zuspielung und Video. Den narrativen Hintergrund liefern dabei B-Movies. Dämon sieht ist ein kammerspielartiger Smart-Home-Schocker aus den 70ern, indem der Supercomputer Proteus beginnt, das Haus seines Schöpfers zu kontrollieren und letztendlich die Ehefrau schwängert. Die Bedrohung durch künstliche Intelligenz im Film wird zum verfremdeten Element der Stimme des Sängers, kombiniert mit knappen Textzitaten aus dem Off und gebeamten, stark verfremdeten und kurzgeschnittenen Filmszenen. Das findet aber nicht nur an diesem Tag statt, sondern es gibt weitere Vorstellungen am 23. und 24.10. jeweils 21 Uhr. Am 23.10. diesmal an einem ganz anderen Ort, und zwar im Atelier Barbara Pier, Rellinger Straße 23, gibt es ein Rauschmelderkonzert. Das sind an dem Abend Eigenkompositionen mit außergewöhnlicher Instrumentierung, und zwar von Robert Kusiolek, der spielt Akkordeon, Elena Cekanova, Live-Elektronik und Klavier, und Anton Sjarov, Violine, Klangobjekte. Der Text gibt bekannt, dass es um 3 studierte Musikerinnen handelt, die zu Gast sind bei Rauschmelder. Ihre fokussierte Arbeitsweise überschreitet viele Grenzen, und in Eigenkomposition mit außergewöhnlicher Instrumentierung werden neue Klangdimensionen erschaffen. Alle haben studiert an verschiedenen Orten in Polen oder in Bulgarien. Da hat der Violinist Anton Sjarov studiert. Okay, es geht weiter, und zwar jetzt mit einer Präsentation, einer weiteren Präsentation. Ich hatte ja eingangs am Beginn der Sendung die Präsentation 71 vorgestellt, jetzt die Präsentation 72. Am Freitag, den 23. Oktober um 19 Uhr in der Pauluskirche, bei der Pauluskirche 1, das ist die Adresse, und zwar die Präsentation 73 mit Eva Maria Hauben. Eva Maria Hauben ist Komponistin und Organistin und stellt ihre Arbeit vor. Sie konzertiert seit über 30 Jahren an vielen Orten. Sie ist verbunden mit dem Wandelweiser Komponistenensemble, ist vielleicht hoffentlich einigen bekannt. Eine ganz bestimmte ästhetische Idee, die verbunden ist mit dem Wandelweiser Komponistenensemble. Sie sehen sich sehr in der Tradition von Morton Feldman und John Cage. Und Eva Hauben hat Kompositionen geschrieben für Soloinstrumente, Orgel, Klavier, Klarinette, Posaune, Violoncello und verschiedene Duos. Sie ist seit 17 Jahren Professorin am Institut für Musik und Musikwissenschaft in der Technischen Universität Dortmund. Und das Ganze beginnt um 19 Uhr in der Pauluskirche. Danach gibt es ein Konzert, auf das ich gleich zu sprechen komme. Und um 21.30 Uhr, praktisch als Zwischenteil zwischen den beiden Konzertteilen, also das Konzert fängt dann um 20.30 Uhr an, um 21.30 Uhr ist ein Podiumsgespräch mit Eva Maria Hauben und Nikolaus Gerschewski unter der Leitung von Björn Gottstein. Björn Gottstein ist Musikjournalist und Leiter der Donaueschinger Musiktage. Und von Eva Maria Hauben habe ich ein, glaube ich, relativ aktuelles Stück, das nennt sich Breath for Organ. Es ist jetzt nur ein Ausschnitt, es ist ein längeres Stück, aber auch dieser Ausschnitt ist lang. Thank you. ein mehr konzeptionelles Stück von Eva Maria Haupen. Es gibt auch sehr tonale Stücke oder also konkrete Stücke. Tonal würde ja bedeuten, dass es jetzt innerhalb von einer tonalen Struktur, Zusammenhängigkeit komponiert. Das ist nicht der Fall, aber auf jeden Fall mit konkreten Melodien oder Akkorden. Also das ist vielleicht ein bisschen untypisches Stück, aber auch ganz konzeptionell interessant. Von Eva Maria Hauben, die ihre Präsentation am 23.10. 19 Uhr macht im Rahmen des Blood Edges Festivals oder beziehungsweise als Teil eines Konzertabends, der weitergeht um 20.30 Uhr ebenfalls in der Pauluskirche. Bei der Pauluskirche 1 ist die Adresse. Beides, also sowohl die Präsentation als das Konzert, kann über Spende betreten werden, also der Eintritt. Das Konzert ist überschrieben mit dem Begriff Die Aufhebung der Zeit in der Weite des Kirchenraums ist die Unterschrift. Und es spielt das Ensemble Frantic Percussion. Stücke von Gioko Slavnic, Her Teeth Were White für Solo Percussion, von Adriana Hölzki. Oh, das ist, glaube ich, auch ein Fehler. Wirbelwind für vier Schlagzeuger von Eva Maria Hauben. Vor, also vier für vier Perkussionisten, ein aktuelles, ziemlich aktuelles Stück von 2015 und ein auch neues Stück von Nikolaus Gerschewski, Flow 1 bis 4, drei Trios, ein Quartett, vor Percussion von 2019. Das sind unterschiedlich lange Stücke, das von Nikolaus Gerschewski ist am längsten mit 35 Minuten. Die Kompositionen beschreiben ein Spektrum der zeitgenössischen Perkussionsmusik, das sich zwischen Objekt- und Ereignisästhetik entfaltet. Im einen Fall wird der Klang in seiner Materialität herausgestellt, im anderen erscheint er als Resultat einer performativen Situation. Die Stücke von Adriana Hölzki und Jay Slavnic markieren dabei noch einen Übergang hin zu einer Verräumlichung des Klanges. Bei Nikolaus Gerschewski und Eva Maria Hauben ist der Klang räumlich konzipiert. Das heißt, es findet innerhalb der musikalischen Zeit keine qualitative Entwicklung mehr statt. Nach diesem ersten Konzertteil gibt es dann ein Podiumsgespräch unter der Leitung von Björn Gottstein mit Eva Maria Hauben und Nikolaus Gerschewski um 21.30 Uhr und um 22 Uhr gibt es ein Konzert mit dem Kammerchor Club Konsonanz unter Leitung von Uschi Grosch als Videoprojektion. Also das wird vorher produziert und dann gezeigt. Stimmen aus dem Jenseits mit Stücken von Robert Ashley, She Was a Visitor für Chor und Orchester und Sprecher von Nikolaus Gerschewski, Letter für Vokalensemble und von Eva Maria Hauben, You and We für gemischten Chor. Gut. Das also am 23. und ich gehe weiter mit dem Programm des Blood Edges Festivals zu einem Abend, der am 23. auch am 23. stattfindet, aber an einem anderen Ort und auch später beginnt. Und zwar um 22 Uhr in der Hörbar Brigittenstraße 5, ein Abend im Rahmen des Blood Edges Festivals in der Hörbar mit Jan Jelinek und Jetzmann Wallraff. David Wallraff ist gemeint. Jan Jelinek ist, seine Arbeiten befassen sich mit der Transformation von Klang beziehungsweise mit der Übersetzung von populären Musikquellen in abstrakte und reduzierte Texturen. Dabei kommen keine traditionellen Musikinstrumente zum Einsatz. Vielmehr werden Collagen aus winzigen Klangsamples konstruiert. Diese Samples kommen aus den unterschiedlichsten Aufzeichnungsgeräten wie Tonbandmaschinen, digitale Sampler, Media Player. Die Aufnahmen werden zu repetitiven Loops verarbeitet, reduziert auf die wesentlichste klangliche Eigenschaft des Originalmaterials, wobei das Ausgangsmaterial in den meisten Fällen nicht mehr dechiffrierbar ist. Jetzt zum Duo Jetzmann-Wallraff. Jetzmann bei diesem Konzert mit Mikrofon für Texte und Sampler für Sounds macht sonst Radioarbeit, zum Beispiel bei FSK. diese Radio Gagarin und Ausflug sind zwei Radiosendungen, die regelmäßig hier ausgestrahlt werden. Macht sonst Radioarbeit und Bühnenmusik. An diesem Arbeit interessiert, ist er interessiert an den Möglichkeiten von Text und Noise. David Wallraff forscht seit 2010 zur Theorie und Praxis von Noise. Besonderes Interesse für die verdrängte und unheimliche Akustik des Alltagslebens. An diesem Abend in Relation zu Jetztmanns Texten. Also was mir nicht so ganz klar ist, mit dem Mikrofon für Texte. Okay, also beide machen wohl Musik, aber irgendwie sind Texte von Jetztmann zu hören. Und David Wallraff habe ich ja auch bei der letzten Sendung vorgestellt. Er hat ja auch einen im Rahmen des Online-Musicing-Projekts. Das kann übrigens auch über die Webseite www.vmh nochmal nachgelesen werden. Eine Radio-Lecture gemacht über Noise. Sehr interessant und intensiv. Also das glaube ich 80, 90 Minuten lang. Sehr intensiv, wo verschiedene Aspekte des Begriffs Noise, auch schon das Wort, woher das kommt und so weiter dargestellt werden. Ich gehe weiter im Programm des Blood Edges Festival und komme zum Samstag, den 24. Oktober. Ein ganz anderer Ort wieder. Mikropol Rothenburgs Ort, ein selbstverwaltetes Stadtteil, Kulturzentrum sozusagen, am Billhorner Mühlenweg, Ecke Billhorner Röhrendamm. Eintritt wieder Spende. Am Samstag, 24. Oktober um 18 Uhr, die PAF oder PAF Release Party. PAF, das sind Roland Wendlin und ach, die anderen waren gar nicht genannt. Das ist ja nicht nett. Okay. Ich weiß, dass noch andere dabei sind, oder? Waren sie doch genannt? Nein, PAF ist nicht Roland Wendlin. Das ist ja Quatsch. Was rede ich denn? Okay, Roland Wendlin tritt auf. Okay. Zu ihm wird hier geschrieben, Roland Wendlin aka Klängerspinner, Bildner, Spanner und Macher von Welt, Hamburger mit Spätzle und jeder Menge Soße. So viel zu Roland Wendlin. Dann Easy. Easy ist experimenteller Hip-Hop aus Paunsdorf. Fragt mich niemand, wo Paunsdorf ist. Es wird getrommelt und gerappt. Die Beats erinnern an unsere Jugend. Mhm. Aber irgendwie fresher, Hauptsache Punk. Das ist Easy. Und als dritter Act ist Puff. Jetzt habe ich es raus. Puff ist ein Trio, da bin ich mir ziemlich sicher. Wird aber nicht genannt, wer die Trio-Musikerinnen sind. Und es geht darum, um Puff, um Pullover aus Flocati, Transistor-Trommeln, Prima, Anormale Fantasie, synthetische Oszillatoren, Pilze aus Flotbeck, Sechsseiten-Bass, Pulse am Fahrrad, eine Snare und Becken, Punk aus Faulheit, Stimme, Melodika, Posaune, Pauls, alter Föhn, Schruti-Box, das ist ein Instrument. Puff sitzt zu dritt und verkrauten Punk zu elektronischen Gestrüppen. An diesem Abend werden sie ihr erstes Tape auf Happy Tapes aus Leipzig releasen. Also sie haben was rausgebracht. Okay, super. Und dann, wir sind jetzt also am 24. Gerade waren wir bei 18 Uhr, jetzt sind wir immer noch bei 18 Uhr. Aber wir haben einen ganz anderen Ort und zwar das Kunstforum der GEDOG, Koppel 66 oder der andere Zugang ist Lange Reihe 75. Eintritt wieder Spende und das Konzert nennt sich Snapshots. Licht auf Solo, Duo, Trio. Die drei Musikerinnen sind Marcia Lemke-Kern, Sopran, Pamela Coates, Klarinette und Jennifer Heimer, Klavier oder Toy-Piano. Verschiedene Systeme, verschiedene Zeitpunkte, eine vielseitige Ansammlung von Stücken für Sopran, Klarinette und Klavier. Die Stücke sind Libby Larsen, Dancing Solo für Klarinette, Lina Tonia mit dem Stück Alma von 2020, dann von Alma Mahler, ein Stück aus der Zeit, aus dem Jahr 1915, das den Titel hat Licht in der Nacht für Sopran und Klavier, von Lukas Ligeti, Play Addict von 2015 für Toy Piano, Elektronik, von Charlotte Seither, Weitere Machart von Stille für Soprano von T.J. Anderson, Swing Set für Klarinette und Klavier. Okay, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit. Naja, es ist noch einiges vor und die Zeit rast davon. Okay, aber ich will jetzt trotzdem mal was spielen, und zwar ein Stück von Heather Fesch. Borrowed Words von Heather Fesch. Ich gehe weiter im Programm, und zwar komme ich jetzt bin immer noch beim Sonntag, den 24. Oktober 2020. 20 Uhr, Galerie 21 im Vorwerkstift, Vorwerkstraße 21. Eintritt wieder Spende, Carnage 5. Improvisation nach Georges Braque's Tips for Artists. Die Beteiligten sind Carla Genschi, Mezzosopran Electronics, Tintin Patrone, Posaune Electronics, Björn Lücker, Schlagzeug Percussion, und Hannes Wiener, Saxophon, Trompete, Schenk, Tromp, Sax und Duduk. Was hat es mit den Improvisation nach Georges Braques Tipps for Artists auf sich? Ich zitiere aus dem Programmheft, das übrigens bald überall ausliegt und auch abgeholt werden kann, zum Beispiel in der Hörbar, wenn die Hörbar oder das B-Movie geöffnet sind. In der Bar liegt ein Stapel von Programmheften. Nochmal das Zitat: Man muss sich mit dem Entdecken begnügen und auf das Erklären verzichten. Aus dem Notebook von Georges Braques, Tipps für Artist. Vielleicht fügen wir noch einen zweiten Satz hinzu. Man darf nicht nachahmen, was man erschaffen will. Und weil die Sätze von dem Maler Braques, Georges Braques, so großartig sind, die Vase gibt der Lehre eine Form wie die Musik der Stille. Die vier Musikerinnen von Carnage geben auf jeden Fall ein Improvisationskonzert, bei dem Melodien, Harmonie, Rhythmen und Sounds von allen zu jeder Zeit gleichberechtigt gespielt werden können. Auf der Suche nach der Stille geht genauso wie die Qualität, laut, unangenehm und rau zu sein. Soweit der Text zu Carnage 5, dem Konzert am 24. Oktober. Jetzt komme ich zu dem zweiten Konzert an dem Tag, allerdings im Künstlerhaus Faktor, Max Brauer Allee 229. Laden die Frequenzgänge ein zum 91. Konzert. Veranstaltet alle Konzerte von Gunnar Lethoff, der spielt an dem Abend präparierten Elektro, Bass und Electronics und Objects. Die sieben anderen Improvisatoren, also mit ihm Improvisatoren, sind Isabelle Dutoit, Stimme, Klarinette, Heather Fresh, von der wir gerade was gehört haben, Electronics und Flöte, Birgit Ulhardt, Trompete, Radio, Speaker, Objects, Deep 13 aus Wien, Turntables, Guillermo Rodriguez, Cello und Joe Carnese, Electronics. Das ist ein Konzert von Frequenzgänge. Isabelle Dutoit hat spezielle Gesangstechniken entwickelt. Sie trifft auf Heather Fresh, die mit Querflöte und Elektronik die Zerbrechlichkeit der Stille erforscht. Dieter Kovac, aka Deep 13, gilt seit seinen Anfängen in den 90er Jahren als Protagonist des Turntablism. Joe Carnese experimentiert mit allen Arten von elektronischen Klangquellen. Demgegenüber beschränkt sich Guillermo Rodriguez auf das Cello. Birgit Ulhardt hat eine differenzierte Grammatik von Klängen jenseits des konventionellen Trompetentons entwickelt und Gunnar Lethoff präpariert den E-Bass mit Alltagsgegenständen und Objekten wie Essstäbchen, Motoren und Bürsten. Und von Joe Carnese habe ich eine Aufnahme mit Georg Wissel aus dem Album, der Corpus Callosum, 2013 erschienen. Thank you. Joe Canice mit Georg Wissel. Georg Wissel hat das Saxophon gespielt, die Elektronik Joe Canice. Einer der 7 Improvisationen bei den Frequenzgängen 93 Kurzwellen ist der Untertitel einem Konzert beim Blurred Edges Festival am 24. Oktober, 20 Uhr im Künstlerhaus Faktor. Am gleichen Ort, einen Tag später, Max Brauer Allee 229, Künstlerhaus Faktor, ein Duo, und zwar Björn Lücker, Schlagzeug und Percussion, und Andreas Schickentanz aus Köln, Posaune Elektronik, 2 Instrumentalisten, die die Suche nach neuen Möglichkeiten und Begegnungen zwischen Jazz und Ambient, Minimal und neuer Musik zu ihrer Heimat gemacht haben. Es gibt einen längeren Text, ich zitiere einen Teil daraus von Stefan Henz, Musikjournalist, der beschreibt Schickentanz' Spiel, dass er das ganze Klangpotenzial seiner Posaune pflegt und außerdem die ganzen erweiterten Spieltechniken und daraus unter Verwendung von Echogeräten, Loopmaschinen und elektronischen Effektgeräten neue Klangräume erschafft. Einen anderen Prozess, aber vielleicht gegenläufigen Prozess, macht Björn Lücker, indem er sein Schlagzeug als analogen Klanggenerator ernst nimmt und mit sehr verschiedenartigen geräuschhaften Sounds eine analoge Klangwelt voller polyrhythmischer Spannungen erschafft. Soweit das Konzert am 25. Oktober. Björn Lücker und Andreas Schickentanz. Am gleichen Tag, ach übrigens, das Konzert war um 18 Uhr, das ist schon um 18 Uhr am Sonntag. Zur gleichen Zeit, anderer Ort, ein Duo-Konzert in der Hochschule für Musik und Theater, Orchesterstudio, Harvesterhoder Weg 12, Eingang Milchstraße. Eintritt wieder Spende, und zwar eine Musik, die Musik. Die Musik von Christoph Garnerone und Wolfram Simon, eine Klangperformance mit Piano und Bass. Wie ich Wolfram Simon kenne, werden auch andere Instrumente dabei sein, aber das wollte er nicht vorher schon verraten. Zumindest steht nicht mehr in dem Ankündigungstext, und gebeten wird aber eine vorherige Anmeldung. Da waren die so ein bisschen schneller. Deshalb steht es auch da drin, dass die Besucherin des Konzerts eine vorherige Anmeldung bei der Mailadresse info@weltmusikinstitut.de machen sollen. Aus Raum- und Corona-Gründen ist sozusagen selbsterklärend. Am gleichen Tag, aber jetzt ein bisschen später, um 20 Uhr auf der MS Stubnitz. Ja, ich sage immer der oder die. Eigentlich ist es ja, MS ist ja Abkürzung für Motorschiff, also das Motorschiff Stubnitz liegt an der Kirchenpower Kai, am Kirchenpower Kai 29, aber ich denke, das wissen die meisten, Richtung Elbbrücken in dem östlichen Teil der Hafencity. Komposition von Dong Zhu und Shiwen Wang. See It Again sind sie überschrieben. Der Text sagt über die Motivation für dieses Konzert aus Folgendes. Europäische Kinderbücher wie Der kleine Prinz waren um das Jahr 2000 unter chinesischen Jugendlichen und Studenten sehr populär. Für Shiwen Wang und Dong Zhu sind diese Geschichten bis heute beeindruckend. Die Komposition für dieses Konzert basiert auf ihrem Lesen und Verstehen der Geschichten in verschiedenen Lebensphasen, insbesondere im Jahr 2020, nachdem sie verschiedene Katastrophen in der Welt ereignet haben. Das also das Konzert am 25. Und am gleichen Tag, nun wieder ein ganz anderer Ort, ein Konzert oder eine Performance, eine Vokalperformance zwischen Extremklängen und feinen Nuancen, die den Titel trägt, Unvollkommen und Unangemessen, im Künstlerhaus Friese, Arnoldstraße 26 bis 30, der Eintritt ist frei, mit Daniel Kloger, Countertenor. Der Text sagt Folgendes aus. Der Countertenor Daniel Kloger übersetzt die Werke der Künstlerinnen Aline Solari und Rahel Bruns sowie Lisa Busche in Klang. In der zur Ausstellung Unvollkommen und Unangemessen im Künstlerhaus Friese konzipierten Performance wird der Gesang selbst zur Skulptur. Mit außergewöhnlichem stimmlichen Farbereichtum arbeitet sich Daniel Kloger an den Kunstwerken ab. Extremklänge ebenso wie feinste Nuancierungen und die Suche nach dem schmalen Grat zwischen Stille und Klang erzeugen bei den Hörenden neue Möglichkeiten des Sehens. In der abschließenden Komposition Spiegelfechterei von Jan Kopp wird der Vorgang des Betrachtens selbst zum Thema. Immer sehen wir uns in der betrachtenden Kunst auch selbst. Daniel Kloger ist hoffentlich kein Unbekannter. Er war an verschiedenen, zum Beispiel bei der Biennale Venedig, in der Pinakothek der Moderne in München und an verschiedenen anderen Orten aufgetreten, auch in der Elbphilharmonie. Und vorher, den man sieht, kann sich vielleicht noch der einige oder die eine oder andere erinnern, ist er auch der Solist, der Gesangssolist. Wir kommen zum Montag, den 26. Oktober, 20 Uhr, wieder im MS Stubnitz, in der MS Stubnitz Kirchenbauerkeit 29. Diesmal Eintritt 12 oder 8. Multiphonics Presents Chimera. Die Musiker kann ich in diesem Fall sagen, weil das alles Musiker sind Frank-Paul Schubert, Sopransaxophon, Frank Kratkowski, Altsaxophon, John Dykeman, Tenorsaxophon, Chad Poppel, Drumset und John Hughes, Double Kontrabass-Komposition. John Hughes schreibt dazu, Chimera is a modular composition for saxophone quintet, cells linked, decoured, regurgitated. Ich weiß nicht, was das heißt, aber findet es sicher raus. Tiny structures in contrast to such epic poetic creation. The Chimera of the Greek Homer's mythology was a three-headed fire-breathing monster. The composition Chimera features three fire-breathing saxophonists who will realize and rearrange the suggestions of bassist John Hughes, half of the undulating rhythm section completed by the incomparable Chad Charles Poppel. Dazu gibt es gleich noch eine Tonaufnahme. Die Zeit hat mich schon ein bisschen überholt, aber ich gehe jetzt mal weiter. Das also am 26. Oktober auf der MS Stubnitz, 20 Uhr. Am Dienstag, den 27. Oktober, wird das Konzert stattfinden um den Raum Unlimited Liability in der Norderstraße 71. Das ist im Münzviertel. Und das ist einmal ein Auftritt des Pinazzola-Orchesters und der Workshop-Abschluss. Und dann sind es Konzerte und Performances auf den Straßen im Münzviertel. Neben dem Pinazzola-Orchester sind dabei Lorena Izquierdo, Action Poetry, Michel Chevalier, Klarinette und Leonid Kalamov, Ruska Salata. Der Text sagt Folgendes über dieses Konzert aus. Im Auftrag der international verschollenen Pinazzola entwickelte Len Papi die partizipative Klanginstallation aus Materialien der Theaterwerkstätten des Schauspielhauses sowie aus abgespielten Saiten und Stimmnägeln von Klavier Knauer. Die Installation ist seitdem auch Spielort und begehbares Instrument für Gastkünstlerinnen. Es geht um musikalische Erfindungen und Experimente für den Diskurs direkt auf der Straße. 2020 spielen Pinazzolas Gäste nicht im begehbaren Klavier, sondern an verschiedenen Orten im Münzviertel. Für zu spät kommende gibt es einen Lageplan in der Norderstraße 71. Die Installation selbst kann in kleinen Gruppen besichtigt und bespielt werden. Zu den Musikerinnen und Musikern. Lorena Izquierdo, die spanische Performancekünstlerin, Sängerin und Dichterin, befasst sich in ihren Arbeiten mit Konzepten von Körper, Sprache, Klang und Raum. Sie spielt Solo, Duo und in den Kollektiven. Die Zutaten von Leonid Kalamovs sind alle geschmackvoll in ihrer Eigenständigkeit bis der gewaltsame Akt der Vermischung ihnen ihre Souveränität raubt. Salat ist überall und allgegenwärtig, Salat ist die Welt. dass also am 27. Oktober ab 20 Uhr im Münzviertel an verschiedenen Orten, die dann über einen Plan für Spätkommende nachgeguckt werden können, im Raum Unlimited Liability, Norderstraße 71. Das, glaube ich, vorletzte, nein, das ist noch gar nicht das vorletzte Konzert, okay. Nein, aber wir sind schon am 28. Oktober angelangt, wieder im Künstlerhaus Faktor. Diesmal ist es ein Mittwoch, der 28. Oktober, 20 Uhr. Ein Duo, Zöllner Roche Duo, Woman on the Edge of Time. Eva Zöllner Akkordeon, Heather Roche aus Great Britain, Klarinetten. Musik von Elnaz Seyedi, Sarah Nemtsov, Rachel Becher, Lina Jernegard, Georgina de Derbez, Shishako Morisita und Farsia Falla. Die Klarinettistin Heather Roche und die Akkordeonistin Eva Zöllner zählen zu den vielseitigsten und interessantesten Stimmen des zeitgenössischen Musiklebens. Als Duo stehen sie in dem Ruf, abenteuerlustig zu musizieren, kreative Risiken anzugehen und durch langfristige Kooperation inhaltsreiche Projekte ins Leben zu rufen. Dabei beschäftigen sie sich hauptsächlich mit Musik der jüngeren Komponistengeneration. In ihrem neuen Programm Woman on the Edge of Time kommen Komponistinnen zu Worten, die in verschiedenen Teilen der Erde aufgewachsen sind und mit ihrem außergewöhnlichen Schaffen einen wichtigen Beitrag zur Diversität der aktuellen Musikszene leisten. Ist es derselbe Tag? Ich gucke jetzt gerade nach. Ja, Mittwoch, denselben Tag. Mittwoch, 28. Oktober, 20 Uhr, Westwerk Admiralitätsstraße 74. Ein zeitgenössischer Liederabend mit Stimme, Elektronik und Klavier mit Pia Davila, Sopran, Dongzu Elektronik und Hanne Franzen, Klavier. Die spielen Werke von Elliot Carter, Sarah Nemtsov, Dongzu, John Cage und anderen. Als Interludien gibt es Live-Elektronik und Improvisation. Am Mittwoch, den 28. allerdings zur späteren Zeit, wieder in der MS Stubnitz Kirchenpower Kai 29. Ein Abend, der veranstaltet ist von der MS Stubnitz, Sean Normans Picknick. Wahnsinn trifft Gemütlichkeit. Norbert Bürger, Gitarre. Christian Schanz, Bass. Sean Schanz. No-Nan Drums, Picknick, das Punk-Jazz-Projekt des New Yorker Schlagzeugers, das er ausgerechnet mit zwei Bayern gegründet hat, spielen unglaubliche, anarchische, verzinkte, punkige, jazzige, rockige, funkige Kompositionen des Jazz-Drummers Shan No-Nan. Shan No-Nan hat mit vielen Koryphäen wie Mark Ribot, Malcolm Mooney oder Jamaladeen Takuma gespielt und produziert. Jamaladeen Takuma hat auch in dem Ensemble mit Ornette Coleman gespielt. Weiter dazu den anderen Musikern des Abends. Norbert Bürger, aka Bürger from the Hell, ist auch Kabarettist, aber im Herzen Punk- und Jazzmusiker. Christian Schanz lebte 4 Jahre in New York und an verschiedenen anderen Orten, ist dann aber wieder in seine Heimat, in seine bayerische Heimat zurückgekehrt. Zusammen sind sie ein Trio, also die drei, von die ich anfangs gesagt habe, das in jeder Hinsicht in die musikalischen Extreme geht. New Yorker Wahnsinn trifft die bayerische Gemütlichkeit. Und nun zu dem, ein Zitat aus dem New York Times. The New York Times schreibt: The drummer and composer Shan Noonan approaches postmodern jazz and world music from the same angle of the self-discovery. He manages to make the pieces speak coherently and in a unified voice. Das also das Konzert in der MS Stubnitz am 28. Oktober. Und jetzt komme ich tatsächlich zum letzten Konzert. Donnerstag, den 29. Oktober, 20 Uhr. Diesmal ein ganz anderer Ort. Goldbeckhaus, Bühne zum Hof. Dort wird es stattfinden. Das Goldbeckhaus ist in Barmbek, kann man weiter, naja, ich weiß gar nicht, ob man das Barmbek nennen kann. Auf jeden Fall östlich der Alster. Moorfurt Weg 9. eine szenische Performance bei General Humanity. Die hat den Titel Animal Ancestor mit Ingrid Hölzel, künstlerische Leitung, Libretto, Performance, Remy Marie, Dramaturgie, Poesie, Video, Zhao Yidi, chinesische Übersetzung, Rezitation, Georgia Charlotte Hoppe, Holzblasinstrumente, Mille Electronics, Emese Kovac. Ah, ich glaube, der kommt nicht, Corona-bedingt, aber er wird, glaube ich, einen Videobeitrag oder einen Audiobeitrag dabei steuern. Stimme, Tanz, Choreografie, Bianca Hein, Stimme, Tai Chi, Qigong und Chad Charles Poppel, Percussion. Zu dieser szenischen Performance schreibt General Humanity: Animal Ancestor ist ein Experiment in Trans-Species Musicking. In einer szenischen Performance loten fünf Musikerinnen, Performerinnen im Zusammenspiel von Theorie, Poesie, Klang und Bewegung die Verbindung von Menschen zum Unsichtbaren und zur restlichen Gemeinschaft der Lebewesen aus. Humans Must Go ist das programmatische Opening, gefolgt von einer Auseinandersetzung mit Voodoo, Ritualen und Technodrance als Kontakttechniken zum Unsichtbaren, mit Verwandlungen und Vermischungen von Tier und Mensch in Kafkas Tierfabeln und Animal Qigong und mit Homo sapiens als viralem Zufallsprodukt der Evolution. Die Coda versucht sich in einer Transspecies Kinship von Mensch und Affe, Mensch und Wolf, Dresscode Animalism. Also meine Stimme versagt schon ein bisschen bei den bisschen komplexeren Formulierungen. Soweit heute die Klingding-Sendung mit dem Programm von Blurred Edges. Die nächste Klingding-Sendung wird am 16. Oktober sein, dann von Gerd Vierkötter. Das Programm ist mir noch nicht bekannt. Und ich hoffe, dass es klappt mit dem Video, mit dem Audiomitschnitt von der heutigen Sendung. Das wird dann, falls jemand die Sendung nicht ganz gehört hat oder was nochmal hören möchte, zu hören sein, zu finden sein auf der Webseite www.hierunddaslash/klingding.html. In 2-3 Tagen ist dann der Mitschnitt da drauf und zum Abschluss, bevor ich eine Nachtschleife einlege, ich sprach ja vorher von einem Multiphonics-Konzert mit drei Saxophonisten und einer davon war Frank Radkowski. Jetzt eine Aufnahme, Frank Radkowski solo bei einem stark bewölkt Abend im Februar 2020. Und ja, ich wünsche dann, folgt danach, muss ich jetzt zusagen. Electronic Jam wird nicht auflegen heute, geht leider nicht. Ich hoffe, es ergibt sich bald wieder, dass er am Start ist. Und deshalb gibt es gleich im Anschluss an die Klingding-Sendung den Klingding-Nachtmix. Der wird dann wiederholt in Schleifen von circa 3 Stunden. Dazu wünsche ich weiter angeregtes oder anregendes Hören und viel Vergnügen. Und ich verabschiede mich aus dem Äther. Schönen Abend noch und viel Vergnügen beim weiteren Hören. Jetzt aber noch Frank Radkowski mit seinem Solo. Thank you.